Tentartiges Farbenspiel, so imposant und grauenvoll, als der Tod vom Himmel fiel. Als der Tod vom Himmel fiel. Es war ein leiser Abwurf nur, aus großer Höhe anonym das Land. Ein Befehl aus dem Nebel, ausgeführt von kalter Hand. Schauderhafte Apokalypse, Träume pulverisiert, Seelenstürme global. Doch wer begreift, was passiert? Ein Glühen am Horizont, welch fremdartiges Farbenspiel, so imposant und grauenvoll, als der Tod vom Himmel fiel. Als der Tod vom Himmel fiel. Verteilendes Gift, oberflächlich wirkt alles normal. Doch binnen weniger Stunden wurden viele Herzen erschwart. Exorbitant die Vernichtung, es wird nie mehr sein wie zuvor.